In den Romanzen, die sie während der Musikstunde sang, ging es nur um Engelein mit güldenen Flügeln, um Madonnen, Lagunen, Gondolieri. Und hinter der stilistischen Einfalt und dem musikalischen Ungeschick dieser friedvollen Kompositionen erahnte sie die verlockenden Gaukeleien der Liebesdinge. Einige ihrer Kameradinnen brachten auch die Keepsakes mit ins Kloster, die sie zu Neujahr bekamen. Sie mussten versteckt werden, es war eine Riesenaffäre. Man las sie im Schlafsaal. Emma berührte vorsichtig die schönen Atlas-Einbände und starrte hingerissen auf die Namen der unbekannten Autoren, die ihre Beiträge zumeist mit Comte oder Vicomte gezeichnet hatten. Sie schauderte, wenn ihr Atem das Seidenpapier von den Stichen blies, das sich halb gefaltet hob und sanft wieder auf die Seite hinuntersank. Da stand hinter einer Balkonbrüstung ein junger Mann im kurzen Mantel und hielt ein junges Mädchen im weißen Kleid umfangen, das am Gürtel ein Pompadour-Täschchen trug, oder die anonymen Porträts zeigten blondgelockte englische Ladies, die unter ihrem runden Strohhut mit großen hellen Augen hervorblickten. Man sah sie in Kutschen geschmiegt, die durch Parks schwebten, und ein Windhund sprang vor dem trabenden Gespann, das zwei kleine Postillone in weißen Kniehosen lenkten. Andere wiederum saßen verträumt auf Sofas, ein aufgerissenes Billett neben sich, und betrachteten den Mond durch das halb geöffnete und von einem schwarzen Vorhang leicht verhüllte Fenster. Die Naiven, auf der Wange eine Träne, kosten ein Turteltäubchen durch die Stäbe eines altertümlichen Käfigs oder zerpflückten, den Kopf lächelnd zur Seite geneigt, eine Marguerite mit ihren spitzen, wie Schnabelschuhe gebogenen Fingern. Und auch ihr ward dabei, ihr Sultane mit langen Pfeifen, schmachtend hingestreckt unter Lauben, bei Jaderen im Arm, Giaurs, Türkensäbel, griechischen Mützen und ihr vor allem, ihr fahlen Landschaften, die tyrambischer Gefilde, die ihr uns häufig Palmen und Tannen zugleich zeigt, Tiger zur Rechten, ein Löwe zur Linken, tatarische Minarette am Horizont, im Vordergrund römische Ruinen, dazu noch lagernde Kamele. Das alles umrahmt von einem fein säuberlich geputzten Urwald und mit einem langen Sonnenstrahl von oben nach unten im Wasser flimmernd, wo sich da und dort als weiße Ritzer auf stahlgrauem Grund gleitende Schwäne abzeichnen. Und der Schirm einer Öllampe, die über Emmas Kopf an der Wand hing, warf sein Licht auf all diese Bilder aus der großen Welt, die nacheinander an ihr vorüberzogen in der Stille des Schlafsaals, und begleitet vom fernen Geratter eines verspäteten Fiakers, der noch über die Boulevards rollte. Als ihre Mutter starb, weinte sie in den ersten Tagen viel. Sie ließ sich ein Trauerbild machen mit dem Haar der Verewigten und in einem Brief, den sie nach Le Berteau schickte, voll schwermütiger Gedanken über das Leben, bat sie, später einmal im gleichen Grabe zu liegen. Der gute Mann hielt sie für krank und kam zu Besuch. Emma war in ihrem Inneren zufrieden, denn sie meinte, sie habe es auf Anhieb zu jenem seltenen Ideal bleicher Existenzen gebracht, das mittelmäßige Herzen nie erreichen. Sie ließ sich also fortschwemmen von Lamartinschen Mäandern, lauschte den Harfen auf den Seen, allen Gesängen schwärmender Schwäne, allen herabfallenden Blättern, den reinen Jungfrauen, die gen Himmel fahren, und der Stimme des Ewigen, die erschallet in den Tälern. Sie verspürte Langeweile, wollte es nicht zugeben, machte aus Gewohnheit weiter, dann aus Eitelkeit und stellte am Ende überrascht fest, dass ihr Schmerz gelindert war und nicht mehr Schwermut in ihrem Herzen als Falten auf der Stirn. Die guten Nonnen, die ihre Berufung überschätzt hatten, merkten mit großer Verwunderung, dass Mademoiselle Rouault ihrem Einfluss zu entgleiten schien. Sie hatten ihr in der Tat so viele Messen, Exerzitien, Novenen und Predigten angedeihen lassen, so gründlich die Ehrfurcht eingetrichtert, die man Heiligen und Märtyrern schuldet, so viele gute Ratschläge erteilt für die Zucht des Leibes und das Heil ihrer Seele, dass sie reagierte wie ein Pferd, dem man die Zügel straff zieht. Sie bockte und die Kandare rutschte ihr aus dem Maul. Dieses trotz seiner Schwärmerei nüchterne Wesen, dass die Kirche wegen ihrer Blumen, die Musik wegen der Worte in den Romanzen und die Literatur wegen der prickelnden Leidenschaften geliebt hatte, meuterte gegen die Mysterien des Glaubens. Und sie ärgerte sich in noch stärkerem Maße über die ihrer Natur widerwärtige Disziplin. Als der Vater sie aus dem Internat nahm, war niemand betrübt über ihren Abgang. Die Oberin fand sogar, sie habe es in letzter Zeit an Respekt fehlen lassen gegenüber der Schwesternschaft. Als Emma wieder zu Hause war, gefiel ihr zunächst das Herumkommandieren der Dienstboten. Dann fasste sie eine heftige Abneigung gegen das Landleben und vermisste ihr Kloster. Als Charles zum ersten Mal nach Les Bertaux kam, schien ihr, sie sei völlig desillusioniert. Sie habe nichts mehr zu lernen, dürfe nichts mehr empfinden. Aber das bange Gefühl einer neuen Seelenstimmung oder vielleicht die von der Anwesenheit dieses Mannes bewirkte Unruhe hatte ausgereicht, ihr vorzugaukeln, sie besitze endlich jene wundervolle Leidenschaft, die bisher wie ein großer Vogel mit rosa Federkleid im Glanze poetischer Himmel schwebte. Und nun konnte sie nicht glauben, dass die Ruhe, in der sie lebte, das Glück sein sollte, von dem sie geträumt hatte. Mitunter dachte sie, dies wären immerhin die schönsten Tage ihres Lebens. Der Honigmond, wie man so sagte. Um seine Süße auszukosten, hätte man wahrscheinlich in jene Länder mit klangvollen Namen reisen müssen, wo die Flitterwochen erfüllt sind von wonniger Trägheit. In Postkutschen hinter blauen Seidenvorhängen rollt man im Schritttempo steile Straßen bergan, lauscht dem Lied des Postillons, das widerhallt zwischen den Bergen mit dem Gebimmel der Ziegen und dem dumpfen Rauschen des Wasserfalls. Wenn die Sonne untergeht, atmet man an Meeresbusen den Duft der Zitronenbäume, abends dann auf einer Villenterrasse, allein und die Hände ineinander geschlungen, blickt man hinauf zu den Sternen und schmiedet Pläne. Es dünkte sie, gewisse Orte auf der Erde müssten Glück hervorbringen wie eine für den Boden typische Pflanze, die überall sonst schlecht gedeiht. Warum konnte sie nicht am Balkon eines Schweizer Hauses lehnen oder ihre Schwermut in einem schottischen Cottage verschließen an der Seite eines Ehemanns, der in einen schwarzen Samtrock mit langen Schößen gekleidet war und weiche Stiefel trug, einen spitzen Hut und Manschetten? Vielleicht hätte sie all diese Dinge gern jemandem anvertraut. Doch auf welche Weise ein nicht fassbares Unbehagen ausdrücken, das sich verändert wie die Wolken, wirbelt wie der Wind? Es fehlten ihr also die Worte, eine Gelegenheit, Mut. Wenn Charles es freilich gewollt, wenn er etwas geahnt hätte, wenn sein Blick ein einziges Mal ihren Gedanken entgegengekommen wäre, dann, so schien ihr, hätte jäher Überfluss sich gelöst aus ihrem Herzen, wie die Ernte vom Spalierfeld, sobald man sie mit der Hand berührt. Doch während im gemeinsamen Leben die Vertrautheit enger wurde, kam es zu einer inneren Loslösung, die sie von ihm trennte. Charles Konversation war platt wie ein Gehsteig. Und darauf defilierten Allerweltsgedanken in ihrer gewöhnlichen Tracht, ohne Gefühle hervorzulocken oder Lachen oder Träumerei. Es habe ihn niemals gereizt, sagte er sich während seiner Zeit in Rouen, die Schauspieler aus Paris auf dem Theater anzuschauen. Er konnte weder schwimmen noch fechten noch mit der Pistole schießen. Und eines Tages war er außerstande, ihr einen Ausdruck der Reitkunst zu erklären, den sie in einem Roman gelesen hatte. Musste ein Mann denn nicht alles wissen? In mannigfaltigsten Dingen brillieren, einen vertraut machen mit den Wirkungskräften der Leidenschaft, mit den Feinheiten des Lebens, mit jedem Geheimnis? Der da hingegen lehrte einen nichts, konnte nichts, wollte nichts. Er hielt sie für glücklich, und sie zürnte ihm wegen dieser soliden Ruhe, dieser heiteren Schwerfälligkeit, ja sogar wegen des Glücks, das sie ihm schenkte. Manchmal zeichnete sie. Und für Charles war es ein großes Vergnügen, daneben zu stehen und zu beobachten, wie sie über ihr Blatt gebeugt die Augen zusammenkniff, um ihr Werk besser zu sehen, oder auf ihrem Daumen Brotkrumen zu Kügelchen rollte. Und je flinker beim Klavierspiel ihre Finger dahinsprangen, desto tiefer ward sein Entzücken. Sie hämmerte kühn auf die Tasten und glitt ohne Stocken von oben nach unten über die ganze Klaviatur. Auf diese Weise bearbeitet war das alte Instrument, dessen Saiten tremolierten, bis ans Ende des Dorfes zu hören, wenn das Fenster offen stand, und der Kanzlist des Gerichtsvollziehers, der barhäuptig und den Schlappen die Landstraße daherkam, ließ sich oftmals aufhalten und lauschte, sein Blatt Papier in der Hand. Andererseits verstand Emma, ihren Haushalt zu führen. Sie schickte den Kranken die Abrechnung für Besuche in wohlgesetzten Briefen, die nicht nach Geldforderung rochen. Hatten sie sonntags irgendeinen Nachbarn zum Essen, schaffte sie es, ein hübsches Gericht aufzutischen, konnte René Claude auf Weinblättern zu Pyramidentürmen, servierte die Töpfchen mit eingemachtem Obst auf einen Teller gestürzt und sie erwähnte sogar fürs Dessert Mundspülschalen zu kaufen. Von all dem fiel hohes Ansehen zurück auf Bovary. Charles bekam schließlich mehr Achtung vor sich selbst, weil er eine solche Frau besaß. Voller Stolz zeigte er in der Stube zwei ihrer kleinen Bleistiftskizzen, denn er hatte sie einrahmen lassen, in sehr breite Rahmen und an langen grünen Bändern vor der Wandtapete aufgehängt. Nach der Messe sah man ihn auf seiner Türschwelle in schönen bestickten Pantoffeln. Er kam spät nach Hause, um 10, manchmal erst um Mitternacht. Dann wollte er essen. Und weil das Dienstmädchen bereits schlief, servierte Emma. Er zog seinen Gehrock aus, um bequemer zu speisen. Er nannte hintereinander alle Leute, denen er begegnet war, die Dörfer, die er aufgesucht, die Rezepte, die er ausgestellt hatte. Und zufrieden mit sich selbst aß er das übrig gebliebene Rindfleisch, schälte seinen Käse, biss in einen Apfel, leerte seine Karaffe. Dann ging er zu Bett, legte sich auf den Rücken und schnarchte. Da er lange nur an Zipfelmützen gewöhnt war, wollte ihm sein Tuch nicht auf den Ohren halten. Deshalb hingen ihm morgens die Haare wirr ins Gesicht und ganz weiß von den Daunen seines Kissens, dessen Bänder sich in der Nacht lösten. Er trug immer grobe Stiefel, die über dem Riss zwei wulstige, zu den Knöcheln hinablaufende Falten bildeten, während das übrige Leder glatt gespannt war, gespannt wie durch einen Holzfuß. Er pflegte zu sagen, das sei wirklich gut genug fürs Land. Seine Mutter lobte diese Sparsamkeit, denn sie besuchte ihn so wie früher, wenn bei ihr zu Hause das Barometer auf Sturm stand. Und dennoch schien die alte Madame Bovary wenig angetan von ihrer Schwiegertochter. Sie fand ihre Manieren zu vornehm für die Vermögenslage. Holz, Zucker und Kerzen schwenden dahin wie in einem großen Haushalt, und die Unmenge von Glut, die in der Küche niederbrannte, hätte für 25 Essen gereicht. Sie ordnete ihre Wäsche in den Schränken und brachte ihr bei den Metzger zu kontrollieren, wenn er Fleisch lieferte. Emma nahm die Ratschläge entgegen, Madame Bovary verteilte sie großzügig, und die Worte »Liebe Tochter« und »Liebe Mutter« wanderten den ganzen Tag hin und her, begleitet von einem leichten Zittern der Lippen, denn jede führte sanfte Reden mit einer Stimme, die vor Zorn erbebte. In der Zeit von Madame Dubuc meinte die alte Frau noch, sie genieße den Vorzug. Nun jedoch schien ihr Charles' Liebe zu Emma ein Verrat an ihrer Zärtlichkeit, ein Zugriff auf das, was ihr gehörte. Und sie beobachtete das Glück ihres Sohnes mit traurigem Schweigen, so wie ein zugrunde gerichteter durchs Fenster auf Leute blickt, die in seinem alten Haus am Tische sitzen. Sie erinnerte ihn zur Gedächtnisauffrischung an ihre Mühen und Opfer, verglich diese mit Emmas Sorglosigkeit und zog den Schluss, es sei keineswegs vernünftig, sie auf eine so ausschließliche Weise anzuhimmeln. Charles wusste nicht, was er antworten sollte. Er achtete seine Mutter und er liebte seine Frau unendlich. Er hielt das Urteil der einen für unfehlbar, und doch war ihm die andere über jeden Tadel erhaben. Nach Madame Bovarys Abreise wagte er zaghaft und in den gleichen Wendungen eine oder zwei der harmlosesten Bemerkungen, die er von seiner Mama gehört hatte. Emma bewies mit einem Wort, dass er sich irrte, und schickte ihn zu seinen Kranken. Trotzdem versuchte sie, mit Hilfe für gut befundener Theorien Liebe in sich zu wecken. Bei Mondschein rezitierte sie im Garten alles, was sie an leidenschaftlichen Reimen auswendig konnte, und sang ihm schmachtend melancholische Adagios. Doch hinterher war sie genauso gleichmütig wie zuvor, und Charles wirkte nicht verliebter und nicht aufgewühlter. Nachdem sie sich auf diese Weise geplagt hatte, aus ihrem Herzen ein bisschen Feuer zu schlagen, ohne dass ein Funke gesprüht wäre, unfähig, etwas zu begreifen, was sie nicht fühlte, oder an etwas zu glauben, was nicht in der üblichen Gestalt zutage trat, gelangte sie mühelos zu der Überzeugung, Charles' Leidenschaft sei nicht mehr übermäßig groß. Seine Gefühle regten sich nunmehr pünktlich. Er umarmte sie zu festen Zeiten. Es war eine Gewohnheit unter anderen, so etwas wie ein im Voraus eingeplantes Dessert nach der Monotonie des Abendessens. Ein Jagdaufseher, den Monsieur von einer Lungenentzündung geheilt hatte, schenkte Madame ein kleines italienisches Windspiel. Sie nahm es mit auf ihre Ausflüge, denn manchmal ging sie spazieren, um für eine Weile allein zu sein und den ewig gleichen Garten nicht mehr vor Augen zu haben, mitsamt der staubigen Straße. Sie schlenderte bis zum Buchenhain von Banville, unweit des verlassenen Häuschens, das an der Mauerecke steht, bei den Feldern. Im Wolfsgraben zwischen dem Unkraut wächst langes Schilfrohr mit scharfkantigen Blättern. Als erstes blickte sie umher, weil sie sehen wollte, ob seit ihrem letzten Besuch alles beim Alten war. Sie fand an den gleichen Stellen Fingerhut und Goldlack, Brennesselbüsche rings um die großen Steine und auch die Flechten längs der drei Fenster, deren stets geschlossene Läden sich zwischen verrosteten Eisenstäben in Fäulnis auflösten. Ihr anfangs zielloses Sinieren streifte kreuz und quer, genau wie ihr Windspiel, das auf den Äckern seine Runden drehte, die gelben Falter anblaffte, Spitzmäuse jagte oder nach dem Klatschmohn am Rand eines Kornfelds schnappte. Dann sammelten sich allmählich ihre Gedanken, und im Grase sitzend, wo sie mit der Spitze des Sonnenschirms gereizt herumstocherte, sagte Emma wieder und wieder: »Mein Gott, warum habe ich geheiratet?« Sie fragte sich, ob es nicht möglich gewesen wäre, durch andere Wege des Zufalls einem anderen Mann zu begegnen. Und sie versuchte, sich diese nicht eingetretenen Ereignisse auszumalen, dieses fremde Leben, diesen Ehemann, den sie nicht kannte. Schließlich waren nicht alle so wie der da. Er hätte schön sein können, geistreich, vornehm, anziehend, wie zweifellos jene anderen, mit denen ihre ehemaligen Kameradinnen aus dem Kloster vermählt waren. Was machten sie jetzt? In der Stadt, mit dem Gesumm auf den Straßen, dem Stimmengewirr im Theater und dem Lichterglanz der Bälle führten sie ein Leben, in dem das Herz aufgeht, die Sinne erblühen. Sie jedoch, ihr Dasein war kalt wie ein Dachboden, dessen Fensterchen nach Norden zeigt, und die Langeweile, diese lautlose Spinne, wob ihr Netz im Finstern über jeden Winkel ihres Herzens. Sie dachte zurück an die Tage der Preisverteilung, wenn sie das Podium erklomm, um ihre kleinen Kränze entgegenzunehmen. Mit ihrem geflochtenen Haar, dem weißen Kleid und den Riemchenschuhen aus Prünell war sie allerliebst anzusehen, und wenn sie zurücklief an ihren Platz, beugten sich die Herren vor und machten ihr Komplimente. Der Hof stand voller Kaleschen. Durch den Wagenschlag sagte man ihr Lebewohl. Der Musiklehrer kam grüßend vorüber mit seinem Geigenkasten. Wie weit lag das alles zurück? Wie weit? Sie rief Djali, nahm das Tier zwischen die Knie, fuhr mit den Fingern über seinen langen, schmalen Kopf und sagte: »Los, küss deine Dame, du hast ja keinen Kummer.« Während sie die melancholische Miene des schlanken Wesens betrachtete, das langsam gähnte, wurde sie von Rührung ergriffen und verglich es mit sich selbst, sprach laut wie zu jemandem, der bedrückt ist und den man tröstet. Manchmal kamen Windstöße, Brisen vom Meer, fegten mit einem Satz über die ganze Hochfläche des Pays de Caux und trugen bis weit in die Felder ihre salzige Frische. Die Binsen pfiffen dicht über dem Erdboden und die Blätter der Buchen rauschten unter flüchtigem Zittern, während die Wipfel sich wiegten in ihrem steten, erhabenen Gemurmel. Emma zog ihren Schal fester um die Schultern und stand auf. In der Allee schien grünes, vom Laubdach gedämpftes Licht auf das niedrige Moos, das unter ihren Füßen leise knisterte. Die Sonne ging unter. Der Himmel war rot zwischen den Ästen, und die ebenmäßigen Stämme der in gerader Linie gepflanzten Bäume glichen einer braunen Säulenreihe, die sich scharf abzeichnete vor dem goldenen Hintergrund. Angst stieg in ihr hoch. Sie rief Djali, kehrte über die Landstraße rasch zurück nach Tost, sank in einen Lehnstuhl und sagte den ganzen Abend kein Wort. Doch gegen Ende September tat sich etwas Außergewöhnliches in ihrem Leben. Sie wurde eingeladen nach La Vaubyessard zum Marquis d'Andervilliers. Staatssekretär unter der Restauration suchte der Marquis nun wieder im politischen Leben Fuß zu fassen und plante von langer Hand seine Kandidatur für die Abgeordnetenkammer. In der Winterzeit ließ er großzügig Holzbündel verteilen und im Generalrat forderte er vehement immerzu Straßen für seinen Bezirk. Während der heißen Tage hatte er im Mund einen Abszess bekommen, von dem Charles ihn wie durch ein Wunder mit einem gezielten Lanzettenstich erlöst hatte. Der Verwalter, der nach Tost entsandt wurde, um die Operation zu bezahlen, sagte am Abend, er habe im Gärtchen des Arztes herrliche Kirschen gesehen. Die Kirschbäume in La Vaubyessard gediehen aber schlecht. Der Herr Marquis erbat von Bovary ein paar Pfropflinge, betrachtete es als seine Pflicht, ihm persönlich zu danken, erblickte Emma, fand, sie habe eine hübsche Figur und grüße nicht wie eine Bäuerin, so dass man auf dem Schloss meinte, weder die Grenzen der Höflichkeit zu überschreiten, noch andererseits eine Taktlosigkeit zu begehen, wenn man das junge Paar einlud. An einem Mittwoch um 3 bestiegen Monsieur und Madame Bovary ihren Bock und fuhren nach La Vaubyessard mit einem großen Schrankkoffer, der hinten aufgebunden war, und einer Hutschachtel vorn auf dem Spretzleder. Charles hielt außerdem noch einen Pappkarton zwischen den Beinen. Sie erreichten ihr Ziel bei Einbruch der Nacht, als man gerade Lampions im Park entzündete, um den Wagen hereinzuleuchten.